Sofa, dish, mesh. Dish, passe, dish. Viva, zocht, dish. Viva, zocht, dish, mesh. Niemand sucht dich, niemand. Niemand sucht dich, niemand sucht dich, niemand sucht Liebe.